Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 62 des Gabelbissen Podcasts. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mich mal einer wirklich traditionellen österreichischen Süßspeise widmen. Jeder, der schon mal irgendwo in Österreich Skifahren war, der wird diese Süßspeise unter Garantie kennen, denn auf Skihütten ist die extrem beliebt. Aber auch wenn wir mal im Sommer etc. wo in Österreich auf Urlaub war und irgendwo, ich sage mal eher in den Bergen unterwegs und dort vielleicht mal auf einer Hütte eingekehrt ist, dann ist die Chance auch sehr gut, dass man das Ganze dort schon mal gesehen oder auch gegessen hat. Wobei eigentlich hat das Gericht, das ich euch heute vorstellen möchte, gar nicht so wirklich was mit der Alpenküche zu tun, sondern ist er eigentlich, oder sagen wir mal, gilt eigentlich als typisches Wiener Gericht. Ja, von was ist jetzt die Rede, werden sich sicherlich die ein oder der andere fragen. Ja, die Rede ist von den wunderbaren süßen und extrem flaumigen Germknödel. Germknödel sind ja eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, keine rein österreichische Speise. Ich habe sicher schon einige Male erzählt, dass viele Gerichte ihre Vorfahren im Ausland, also aus heutiger Sicht im Ausland hatten. Damals, zu Zeiten der Monarchie, wo Österreich noch etwas größer war, war es mehr oder weniger Inland. Und zwar stammen die uns heute bekannten Germknödel aus Böhmen, genauer gesagt aus Südböhmen. Dort kennt man nämlich die sogenannten Powidlknödel und die sind der österreichischen Germknödel ziemlich ähnlich. Der wesentlichste Unterschied zwischen Powidlknödel und Germknödel ist einmal die Größe. Die Tschechen machen deren Knödel um einiges kleiner, als wir es in Österreich machen. Von der Größe her, ja, stellt sich vor wie ein Obstknödel, sagen wir so wie ein klassischer Marillenknödel. So groß in etwa könnt ihr euch den Powidlknödel vorstellen. Ja, wenn ich schon mal auf der Skihütte war, wisst ihr, da kriegt man doch ja, ziemlich große Germknödel. Und wenn man dann nur so einen kleinen kriegt, na, keine Sorge, die Tschechen geben dafür dann mehr Knödel auf den Teller. Was beide wieder gemeinsam haben, dass sie mit Mohn und Zucker bestreut werden und klassisch mit flüssiger Butter übergossen werden. Die Tschechen jedoch haben es auch hier wieder ein bisschen anders. Da gibt es ein paar weitere Varianten, was sie machen. Zwar gibt es mal auf der einen Seite eine andere Fülle und zwar füllt man den Knödel dort auch gerne mit Heidelbeeren. Und wenn man das so in Tschechien macht, gibt es dazu noch Vanillesoße. Ja, und darüber wird dann auch was gebröselt, aber diesmal kein Mohn, sondern dann Topfen mit drüber gebröselt. Der echte österreichische Germknödel jedoch, der wird, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, nie mit Vanillesoße serviert. Ich weiß, auf den Skihütten wird das teilweise so gemacht, aber für richtig gehört da eigentlich nur flüssige Butter, Mohn und Zucker drüber. Ich vermute mal, dass man die Vanillesoße drüber gibt, weil es einfach die Gäste so gerne wollen. Ja klar, als Wirt passt man sich durchaus den Wünschen der Gäste an. Die Böhmen kennen übrigens auch noch eine ganz spezielle Knödelform mit Germ und die wird dort als Beilage, kann man sagen, serviert. Und zwar könnt ihr euch das so wie die uns bekannten Serviettenknödel vorstellen. Sprich, da mache ich einen Teig aus, wie wir es von den Germknödeln her kennen, gebe dann noch Semmel dazu, forme dann so eine, ja, eine wurstähnliche Form, schlage das Ganze in eine Serviette rein und koche das Ganze. Die unseren süßen Germknödel, die werden nicht gekocht. Also man kann sie schon kochen, ja, es funktioniert schon. Idealerweise dämpft man die aber. Der Vorteil vom Dämpfen ist jener, dass die Germknödel dadurch um einiges flaumiger werden. Ja, und das Dämpfen, das kann ich auf mehrere Varianten machen. Ich kann es auf der einen Seite mit einem klassischen Dampfeinsatz für den Kochtopf machen. Das ist meines Erachtens eine sehr kostengünstige Variante und auch durchaus platzsparend. Wenn ich mich so hernehme und anschaue, wie ich dämpfe, das hält sich, sage ich mal, zurzeit noch in Grenzen. Also ich mache es nicht so oft. Und da ist einfach so ein Dampfeinsatz wirklich wunderbar. Wenn man sich den aber nicht kaufen möchte, gäbe es sogar eine noch viel günstigere Variante. Und zwar kann ich als Alternative ein Küchentuch in den Kochtopf hängen. Das befestige ich dann mit dem Deckel und vielleicht spanne ich es ein bisschen nieder. Und darin in das Küchentuch, das ich reinhänge, kann ich dann meine Knödel oder das Gargut reingeben und so dämpfen. Ist natürlich von der Konstruktion her ein bisschen aufwendiger, eben weil ich das Ganze beschweren muss, weil ja, wenn was reinkommt, zieht das ja automatisch nach unten. Aber ist natürlich dann die kostengünstigste Variante. Die modernste, aber auch die teuerste Variante wären die modernen elektrischen Dampfgarer. Darin ist es sicherlich die bequemste Art und Weise, wie ich Germknödel machen kann. Ich lege die rohen Germknödel rein, stelle die Zeit ein, fülle Wasser nach, Türchen zu, Startknopf und die Sache ist für mich erledigt. Hat jedoch den Nachteil, dass einfach, wenn ich mir die anderen Varianten anschaue, den meisten Platz benötigt und es natürlich um ein Vielfaches teurer ist. Meiner persönlichen Meinung nach macht so ein elektrischer Dampfgarer eigentlich nur dann Sinn, wenn man wirklich oft etwas dämpft. Also wenn man zum Beispiel viel mit gedämpftem Gemüse machen möchte oder halt andere Sachen dämpfen möchte, dann macht es Sinn. Für meinen persönlichen Anwendungszweck ja eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Aber man könnte auch noch andere Sachen zum Dämpfen verwenden. Wer zum Beispiel so einen asiatischen Dampfkorb zu Hause hat, ihr wisst schon, diese schönen runden Körbe aus Bambus, der, wo man zum klassischerweise Dimsums drin macht, darin kann man natürlich auch Germknödel machen. Klar, funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Dampfgarer oder eben dieser klassische Dampfeinsatz. Ja, und theoretisch gibt es noch eine Möglichkeit, wie ich Germknödel machen könnte, und zwar im Römertopf. Ihr wisst ja, der Römertopf ist ja eigentlich ein Bräter, der aber auch mit dem Dampfgarprinzip funktioniert. Der Römertopf ist ja aus Ton gefertigt, den wässe ich ja, damit er sich mit Wasser vollsaugen kann. Dann gebe ich das Gargut rein, schiebe es ins kalte Backrohr, schalte es ein und da drin wird mehr oder weniger gedämpft. Müsste rein theoretisch funktionieren. Ich habe es ehrlich gesagt aber noch nie probiert. Werde ich vielleicht einmal nachholen, schauen wir mal. Bis jetzt bin ich eigentlich mit meinem Dämpfensatz mehr als zufrieden. Ja, und wenn man das Ganze dann fertig gedämpft hat, dann gibt es übrigens einen Trick, den man nie vergessen sollte. Und zwar, ihr müsst was tun, damit die Knödel nicht in sich zusammenfallen. Die meines Erachtens schönste Variante wäre, das Ganze einfach mit ein bisschen mit Zahnstocher anstechen, so ein paar kleine Löcher rein. Das ist optisch total unauffällig und mal einen wunderschönen ganzen Knödel am Teller liegen. Wer das nicht machen möchte, kann die ganzen natürlich alternativ auch anschneiden. Beide Varianten auf alle Fälle sorgen dafür, dass der Teig nicht zusammenfällt. Bei dem einen ist der Knödel halt aufgeschnitten oder geteilt, je nachdem, aber er bleibt schön in seiner Form. Übrigens, wie ihr selbstgemachte und die fertigen Germknödel unterscheiden könnt, ist ganz einfach. Die selbstgemachten sind in der Regel nie so riesengroß wie jene, die man auf den Hütten bekommt oder die man so im Tiefkühlsortiment kaufen kann. Ja, und natürlich auch die Form ist nicht so hundertprozentig perfekt. Der Vorteil natürlich an den gekauften und tiefgekühlten ist jener, die bestreiche ich nur mit ein bisschen Wasser, gebe es in die Mikrowelle rein, wenn ich möchte, kann es, glaube ich, alternativ auch im Backrohr machen, schalte es ein bisschen ein und voilà, fertig ist der Germknödel. Klar, für die Skihütten und Restaurants, vor allem bei den Skihütten, wo hoher Durchsatz ist, ist die Variante die beste. Die haben dann dafür übrigens auch eigene, wie soll man sagen, Aufwärmen oder Dampfgefäße, so eine Art Dampfgarer, kann man sagen. Für die ist es am einfachsten. Wir aber, die wir uns ja alle für Kochen interessieren, sonst würdet ihr meinen Podcast vermutlich nicht hören, wir machen natürlich unsere Germknödel selbst. Und somit würde ich sagen, dass sonst von der Theorie her nicht mehr allzu viel über die Germknödel zu berichten gibt, denn erstaunlicherweise konnte ich jetzt nicht allzu viel historische Fakten ermitteln. Zum Beispiel, ich kann nicht sagen, wann genau kam es nach Österreich etc. Das macht aber nichts. Dafür widmen wir uns heute gleich zwei Rezepten. Auf der einen Seite stelle ich euch die klassischen Wiener Germknödel vor mit der süßen Povidelfülle. Und auf der anderen Seite möchte ich euch eine Grundlage für ja etwas speziellere Germknödel liefern. Dazu dann aber nach den süßen Germknödeln mehr. Für klassische Wiener Germknödel, so circa 15 Stück, keine Sorge, nicht so Riesendinger, die sind schon etwas kleiner, benötigen wir 25 Gramm frische Germ, sprich frische Hefe, 220 Milliliter lauwarme Milch, 450 Gramm Mehl. Hier würde ich persönlich glattes Mehl empfehlen. Man kann aber auch Universalmehl nehmen. Besser wäre es aber, ihr greift auf glattes zurück. 35 Gramm Staubzucker, 2 Eier, 1 Teelöffel Vanillezucker, 55 Gramm Butter zimmerwarm, so circa 5 Gramm Salz, die Schale einer halben Zitrone, ja und für die Füllung natürlich Povidel. Zum Bestreuen des Ganzen benötigen wir 40 Gramm Staubzucker, 80 Gramm gemahlener Graumohn, vielleicht noch ein kurze Worte zum Mohn. Hier würde ich wirklich primär mal zum Graumohn greifen, da der einfach das prägnanteste Mohnaroma hat. Und vor allem, wenn man selber malt, hat er nicht eine so dicke Schale und der lässt sich viel leichter malen. Wer jetzt keine klassische Mohnmühle oder gar einen Mohnstößel hat, kann entweder einen Mörser verwenden oder eine elektrische Kaffeemühle. Pürierstab weiß ich ja von einem anderen Podcast, sollte man nicht nehmen, denn der kann durchaus dann seinen Geist aufgeben, was ich so mitbekommen habe. Wer es ein bisschen spezieller machen möchte, der kann übrigens auch auf Weißmohn zurückgreifen. Da hat man dann nicht 100% den typischen Mohngeschmack, aber dafür gibt es einen ganz, angenehm nussigen Geschmack. Blaumohn, wenn es wirklich nicht anders geht, kann man verwenden, sollte man aber in der Regel nicht nehmen. Blaumohn wird für richtig, also in ungemahlener Variante, zum Bestreuen von Gebäck, wie zum Beispiel den Österreich bekannten Mohnflässerl, Mohnstriezerl etc. verwendet. Ja, und dann benötigen wir auch noch Butter. Zunächst einmal müssen wir die Germ zerbröseln und in der lauwarmen Milch auflösen. Wenn wir das gemacht haben, kommen dann noch 150 Gramm Mehl dazu, das durch dann schön einarbeiten. Das Ganze bestreue ich dann noch mit ganz ein bisschen Mehl, von dem ich noch habe, damit eine schöne leichte Mehlschicht oben ist. Decke das mit einem sauberen Geschirrtuch zu und lasse das für gut 20 Minuten an einem warmen Ort gehen. Idealerweise in der Nähe von einem Heizkörper, auf einem nicht allzu heißen Kachelofen oder halt generell, wo es halt ein bisschen wärmer ist. Wenn ihr jetzt nichts dergleichen habt, könnt ihr zum Beispiel auch euer Backrohr mal auf 50 Grad Ober-Unterhitze aufwärmen. Das Ganze dann ausschalten. Zu warm soll es ja für die Germ nicht sein, weil ja, dann sterben die Hefekulturen ab. Ja, wie gesagt, ausschalten. Die Schüssel rein und da drinnen gehen lassen. Die Wärme reicht auch schon aus, damit die Germ schön aufgeht. Wer viel Zeit hat, kann natürlich auch Germ kalt aufgehen lassen, zum Beispiel über Nacht im Kühlschrank oder auch über Nacht bei Zimmertemperatur. Das hat den Vorteil, dass der Teig feinporiger wird und dadurch noch um einiges flaumiger wird. Ist bei Pizza zum Beispiel ideal, aber beim Germknödel kann man ruhig die schnelle Variante am warmen Ort machen. Da muss man es nicht zwingend über Nacht machen lassen. Ja, während wir so 20 Minuten warten, können wir entweder alte Podcast-Folgen vom Gabelbissen anhören und dabei aber noch was anderes tun, nämlich die Zitrone reiben. Also die Hälfte der Zitronenschale reiben wir mal runter. Danach nehmen wir den Zucker, ein Ei, den Vanillezucker, Salz und den eben erstellten Zitronenabrieb und das Ganze nochmal schön schaumig schlagen. Ja, Dazu kommt dann das restliche Mehl, da haben wir ja noch 300 Gramm über, gut, ein bisschen weniger, wir haben ein bisschen was bestäubt vorhin. Dazu kommt dann noch das Dampferl, das hier jetzt um einiges aufgegangen sein sollte. Das vermengen wir mal und zu guter Letzt wird dann noch die zimmerwarme Butter eingearbeitet. Ja, und das Ganze verarbeiten wir zu einem schönen, geschmeidigen Teig. Wenn wir das haben, gehen wir wieder das saubere Tuch drüber über unsere Schüssel und stellen das Ganze wieder in einen warmen Ort und lassen es dort weitere 15 Minuten gehen. Wenn wir das dann gemacht haben, geben wir den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und kneten ihn noch einmal kräftig durch, nicht allzu lang, nur ein bisschen. Und danach rollen wir das Ganze mit einem Nudelwalker mal aus. Wenn wir jetzt 15 Stück haben wollen, würde ich sagen, von der Größe her, ja, so circa, das ist nur eine Richtlinie, 24 x 40 cm. Muss jetzt nicht exakt so sein, nur so wie gesagt als Richtlinie. Das Ganze teilen wir nachher in Quadrate, so 8 x 8 cm, damit wir eben die 15 Stück erreichen können. Ja, und auf die einzelnen Quadrate, da platzieren wir dann in der Mitte so einen Esslöffel Povidl. Danach bestreichen wir die Ränder mit dem zweiten Ei. Das schlagen wir natürlich vorher in eine kleine Schüssel auf, verquillen es ein bisschen und das bestreichen wir eben, das verquillte Ei, die Ränder damit, schlagen den Teig zusammen und drücken es fest zu und formen dann eine Knödel daraus. Das, wo wir es zugedrückt haben, das Ganze nennt man bei Knödel übrigens Naht und eben mit dieser Naht nach unten legen wir diese Knödelrohlinge auf ein Backblech, das wir zuvor mit Backpapier ausgekleidet haben. Da legen wir die schön nebeneinander hin, geben wieder das saubere Tuch drüber und lassen das Ganze dann erneut für 30 Minuten gehen, damit die Germknödel noch ein bisschen an Volumen dazu gewinnen. Ich habe euch ja vorher erzählt, ich mache das Ganze mit einem Dämpfensatz. Wenn ihr sowas auch habt, dann holt ihr mal am besten aus eurem Schrank heraus und dann buttert ihr den. Also mit ein bisschen Butter schön das ganze Blech einreiben. Und das stellen wir dann eben in den Topf mit kochendem Wasser. Natürlich nicht zu viel, damit kein kochendes Wasser die Knödel erreichen kann. Auf den Dämpfensatz platzieren wir mal zur Sicherheit nur 4 Knödel. Erfahrungsgemäß werden die beim Dämpfen um einiges größer, wenn wir zu viel raufgeben, ja, dann kleben die zusammen und das schaut dann auch nicht allzu schön aus. So viel Knödel platzieren wir drauf, reduzieren die Temperatur, geben den Deckel drauf und lassen das Ganze für 20 Minuten dämpfen. In diesen 20 Minuten ist es wichtig, dass A, das Wasser nicht zu sehr kocht und B, dass ihr den Deckel bitte nicht öffnet. Wenn ihr den Deckel öffnet, kann es sein, dass das Ganze nicht klappt, darum bitte wirklich 20 Minuten den Deckel geschlossen halten. Zwischenzeit nutzen wir, um eben Staubzucker mit Mohn zu vermischen und die Butter zu schmelzen. Ja, und dann müssen wir eigentlich die fertigen Knödel nur noch aus dem Kochtopf holen, auf einem Teller platzieren, mit etwas flüssiger Butter übergießen, mit dem Staubzucker-Mohn-Gemisch bestreuen und servieren. Und während wir den ersten Knödel genießen, können in der Zwischenzeit die nächsten Knödel dämpfen. Natürlich abhängig von eurem Kochtopf, wenn ihr einen ganz großen habt, mit einem großen Dämpfansatz, könnt ihr dann schon mehr aufgeben. Das mit den 4 war nur in Zickern richtet von den Standard-Dämpfansätzen, die man so zu kaufen bekommt. Ja, und vorhin habe ich euch ja erzählt, ich möchte euch noch ein zweites Rezept vorstellen, das ihr als Grundlage für etwas andere Germknödel verwenden könnt. Denn vorher habe ich euch ja gesagt, das Ganze mit Povidl gefüllt oder die Tschechen füllen es auch gerne mit Heidelbeeren. Aber was haltet ihr davon, wenn ihr das Ganze zum Beispiel mal mit Speck, mit Lauch und Schinken füllt oder vielleicht eine Pilzfülle macht oder mit klein gewürfelten Geselchten? Ja, vielleicht mit Spinat und Schafskäse. Klingt das gut? Ich denke schon, weil das ist nämlich ganz was Spezielles einmal. Und damit überrascht man eigentlich seine Gäste dann durchaus, denn wenn man einen Germknödel am Teller serviert bekommt, erwartet man sich etwas Süßes und eigentlich nichts Bekanntes. Und Ich persönlich mag die total gerne, die bekannten Germknödel, und darum möchte ich euch auch dieses Rezept vorstellen. Für bekannte Germknödel, für 4 Stück, die sind diesmal aber nicht so klein wie die klassischen mit Pobiedl, die sind dann schon etwas größer. Da könnt ihr euch vorstellen, von der Größe her kommt es dann so circa hin wie die, was man auf den Skihütten bekommt. Ja, für die 4 Stück benötigen wir 250 Gramm Mehl. Auch hier würde ich persönlich wieder glattes Mehl empfehlen. Einen Dotter, 4 Esslöffel Öl. Da würde ich ein geschmacksneutrales nehmen. Meines Erachtens würde sich da zum Beispiel Rapsöl durchaus eignen oder auch ein Distelöl. Wer will, kann aber natürlich auch Sonnenblumenöl verwenden oder ein anderes Öl mit Geschmack. Walnussöl zum Beispiel wäre auch eine Variante. Empfehlen für den Anfang würde ich euch jedoch zunächst einmal ein geschmacksneutrales Öl. Des Weiteren benötigen wir 125 Milliliter lauwarme Milch, Salz, 20 Gramm Germ, einen Teelöffel Zucker und einen Esslöffel zusätzliche Milch. Zunächst einmal nehmen wir das Mehl, den Dotter, das Öl, Salz und die lauwarme Milch und verrühren das mal ganz einfach in einer Schüssel. Das müssen wir noch nicht schön durchkneten, das wird einfach nur mal durchgerührt, damit wir mal eine Teigmasse erhalten. Danach nehmen wir die Germ, zerbröseln die mal in eine andere Schüssel rein, geben den Teelöffel Zucker dazu und fangen mal an, so lange zu rühren, bis sich die Germ verflüssigt. Ja, und danach geben wir noch den Esslöffel Milch dazu und rühren das nochmal schön um, bis das Ganze schön zu einer Einheit wird, also seine eigene Masse wird. Ja, das Gemisch nehmen wir dann und arbeiten es in unserem bereits hergestellten Teig ein. Und den kneten wir dann so lange durch, bis es wirklich ein schöner, geschmeidiger Germteig wird und sich dieses Germgemisch mehr oder weniger überall schön verteilt hat. Also im Teig natürlich, nicht in eurer Küche. Wenn wir das haben, nehmen wir wieder ein sauberes Tuch, geben es über unser Gefäß drüber und lassen den Teig für 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Danach geben wir den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und kneten ihn noch einmal durch. Auch hier wieder nicht zu lange, nur einmal noch schön durchkneten. Und danach teilen wir eben den Teig in 4 gleich große Stücke. Ja, und diese Teigstücke drücken wir flach. Da kann man auf der einen Seite das mit der Hand machen oder man kann natürlich auch ein Nudelholz verwenden. In der Mitte von diesem Teigrolling platzieren wir dann die Fülle. Dazu dann später noch ein bisschen was. Wenn wir das gemacht haben, schlagen wir auch hier wieder den Teig zusammen. Da geben wir jetzt aber kein Ei drauf. Das machen wir nur bei den Süßen. Bei den Pikanten brauchen wir das nicht machen. Schlagen wir den Teig, wie gesagt, schön zusammen, drücken die Ränder schön zu und formen dann wieder Knödel daraus. Ja, und was die Naht ist, wissen wir ja bereits. Mit der Naht nach unten natürlich wieder gehen wir es wieder auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech drauf und da lassen wir es dann mit einem Tuch bedeckt für 15 Minuten an einem warmen Ort wieder gehen. Ja, und jetzt haben wir einen Unterschied einmal in der weiteren Vorgehensweise. Die bekannten Germknödel, ja, die habe ich bis jetzt immer nur gekocht, die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedämpft. Und die sind beim Kochen total ideal geworden. Die sind super aufgegangen, waren auch total flaumig. Ich meine, klar, der Teig ist ein bisschen anderer. Doch von der Fülle ist er ein bisschen andere Eigenschaften. Da kann man es ruhig kochen. Ja, und wenn wir es kochen, machen wir das in Salzwasser. Und da müssen wir die eigentlich nur so circa 8 Minuten reingeben. Man nicht ganz stark kochen, sondern ganz dezent wallend. Und während es die 8 Minuten drin baden darf, unter Anführungszeichen, sollte man den Knödel einmal wenden. Danach mit dem Knödelschöpfer rausholen und servieren. Ja, und ein Beispiel für eine Fülle möchte ich euch noch mitgeben, und zwar eine meiner liebsten Varianten. Es war, glaube ich, auch die erste bekannte Fülle, die ich bei Germknödel gegessen habe. Und zwar eine Schinken-Lauchfülle. Und dafür benötigen wir 50 Gramm Bacon oder einen wunderbaren Bauchspeck, zum Beispiel Tiroler Bauchspeck, der wäre ganz ideal. Außerdem benötigen wir 150 Gramm Lauch, 150 Gramm Schinken. Beim Schinken könnt ihr ja nehmen, was ihr möchtet, sei es ganz normalen Toastschinken, aber auch einen Beinschinken, einen Winzerschinken, Backofenschinken. Also das ist dann ganz euch überlassen. Ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal geben wir den Speck in eine, also wird der Speck einmal gewürfelt. Danach geben wir ihn mit etwas Öl in eine Pfanne und rösten den mal an. Da kann er ruhig ein bisschen Fett lassen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, das ist eigentlich sogar gewünscht. Während der so leicht vor sich hin röstet, waschen wir den Lauch und da bitte wirklich gründlich waschen, denn es kann oft sein, dass da wo ein bisschen Sand dazwischen ist. Und danach schneiden wir den weißen und hellgrünen Teil in dünne Streifen und geben diese zum Speck dazu. Und bei reduzierter Temperatur, da lassen wir den Lauch jetzt ein bisschen mitdünsten, damit er angenehm weich wird, weil zu hart sollte dann, also zu hart, zu zäh, zu fest sollte dann nicht sein. Das ist dann bei den Knödel nicht so der ideale Genuss. Während der schön mitdünstet, nehmen wir den Schinken, schneiden den ebenfalls in kleine Würfel. Und wenn wir das gemacht haben und der Lauch schon etwas weicher ist, geben wir den Schinken dazu, rösten das nochmal kurz mit an, braten es kurz mit an. Und zu guter Letzt müssen wir dieses Gemisch noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann wäre die Fülle eigentlich fertig. Ich will sie noch ein bisschen auskühlen lassen und dann können wir das Ganze eben in die Mitte unserer Knödel platzieren. Ja, und ihr könnt, wie bereits eingangs erwähnt, natürlich hier eurer Kreativität freien Lauf lassen. Also da kann man nicht nur die von mir präsentierte Fülle reingeben, da kann man wirklich reingeben, was der Kühlschrank so zu bieten hat. Lasst einfach eurer Kreativität freien Lauf. Einen Tipp möchte ich euch noch geben. Den zweiten Teig bitte wirklich nur für bekannte Knödel verwenden. Ich habe den einmal hergenommen, um eben die klassischen zu machen. Und ja, der Teig hat irgendwie überhaupt nicht dazu gepasst. Ich weiß nicht, er ist zwar ähnlich dem von den traditionellen, aber ja, der war überhaupt nicht stimmig mit dem Powil, also mit der süßen Fülle. Dann nehmt wirklich nur den klassischen Teig, den ich euch im ersten Rezept vorgestellt habe und den zweiten, wie gesagt, für bekannte Füllungen. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zur Zubereitung der süßen oder auch bekannten Germknödel haben, scheut euch nicht, stellt mir die als Kommentar zur aktuellen Sendung unter gabelbissen.at oder über die anderen Kanäle, die es so zu bieten gibt. Wie ihr mich erreichen könnt, das erfahrt ihr ja wie immer im Abspann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge mal Lust machen, selbst Germknödel zu machen, die süße Variante oder vielleicht auch mal die unter Anführungszeichen exotische Variante, die bekannten Germknödel selber zu probieren. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.